Zum 75. Geburtstag des Genossen Kim Jong-il gab es am 16. Februar im Kulturpalast des Volkes in Pjöngjang ein Festbankett. Zugegen waren dabei Kim Jong-nam, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZKA der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der TVRK, Park Bong-ju, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZKA der PDRK, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und Vorsitzender des Kabinetts der TVRK und weitere leitende Funktionäre der Partei und des Staates. Der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die leitenden Mitarbeiter der Militär- und Machtorgane, des Kabinetts und der Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen, die Mitarbeiter der Organe der Stadt Pjöngjang sowie die verdienstvollen Persönlichkeiten. Dazu wurden eingeladen die Gratulationsdelegationen und Delegationen der Auslandskoreaner, wie die Gratulationsdelegation der Japan-Koreaner, die sich zum Tag des leuchtenden Sterns im sozialistischen Heimatland aufhalten, der Vertreter der Pjöngjanger Zweigstelle der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas, die diplomatischen Vertreter verschiedener Länder, die Vertreter der internationalen Organisationen und die Militärattachés in der TVRK und ihre Frauen und weitere ausländische Gäste.